Es passt schon in diese Reihe, wenn es auch noch nicht so ist, weit ist beim Reis. Diese Besetzung der Reisfabriken durch das Militär ist so eine vorübergehende Maßnahme. So ist es zumindest bisher angekündigt. Es ist so eine Mischung aus Drohgebärde und Kontrolle. Auf der einen Seite Kontrolle, weil Chavez den Reisproduzenten im Land vorwirft, sich nicht an die Gesetze zu halten. Es gibt eine Grundnahrungsmittelpreiskontrolle in Venezuela seit 2003. Dazu gehört auch Reis. Das heißt, die Produzenten können nur zu einem festgesetzten Preis verkaufen, nicht darüber. Viele Produzenten haben da mit einem Trick drauf reagiert. Sie produzieren kaum noch reinen Reis, für den diese Regulierung gilt, sondern sie produzieren angereicherten Reis. Da gibt es keine Preiskontrolle für. Das will Chavez unterbinden. Er hat gesagt, damit wird die Bevölkerung betrogen, die genug Reis zu erschwinglichen Preisen braucht. So ist seine Argumentation. Deshalb hat er jetzt das Militär dorthin geschickt, um zu kontrollieren, dass auch genug reiner Reis produziert wird und nicht etwa Reis gehortet wird von den Produzenten, um Spekulation zu betreiben, oder dass der Reis nicht auf dem Schwarzmarkt landet oder gar die Produktion gedrosselt wird, um künstlich eine Knappheit zu erzeugen und eine Unzufriedenheit dadurch in der Bevölkerung. Diese Kontrolle soll das Militär jetzt ausüben. Der zweite Teil aber ist, die Drogen tatsächlich zu nationalisieren. Wenn ihr euch nicht an unsere Gesetze haltet, so Chavez, dann schrecke ich auch nicht davor zurück, den Reissektor ganz zu nationalisieren, sprich diese Firmen aufzukaufen. Soweit ist es im Moment noch nicht, noch ist es die Drohung, aber es könnte durchaus passieren. Bei Verstaatlichungen hatte Chavez ja zuletzt mit Geld winken können, als Ausgleich sozusagen Geld aus Ölverkäufen. Jetzt ist der Ölpreis weltweit im Keller, das belastet das Land in jedem Fall. Das heißt, seine Möglichkeiten sind eingeschränkt. Die sind eingeschränkt, das hat er auch selber schon gemerkt. Nach dem Referendum hat er einen Sparkurs verordnet seinem Land, um auf diesen Ölpreis zu reagieren. In Zahlen heißt das im Moment, dass der Etat für das laufende Jahr so kalkuliert ist, dass der Ölpreis bei $60 pro Barrel liegen müsste. Er liegt zurzeit aber knapp unter $40. Von daher ist da in der Tat eine Knappheit. Das würde für die Nationalisierung des Reissektors, das hat er schon gesagt, bedeuten, dass er die Eigner, die Besitzer nicht in Bargeld entschädigen würde, wie es bisher der Fall war bei den anderen Sektoren, sondern dass er Staatsanleihen an sie ausgeben würde. Damit müssten sie dann Vorlieb nehmen. Wie wichtig ist Reis für Venezuela, für die Bevölkerung, aber vielleicht auch für den Export? Für den Export nicht so sehr. Es wird hauptsächlich für den internen Markt produziert in Venezuela. Aber da ist es sehr wichtig, weil Reis auch in Venezuela eins der Grundnahrungsmittel ist, gerade der armen Bevölkerung. Und die merken jeden Preisaufschlag, dann können sie sich halt weniger leisten. Und da sagt Chavez, mir liegt es näher, das Volk zu schützen, als die reiche Bourgeoisie, so drückt er sich aus, des Landes, also die Besitzer dieser Fabriken. Nun ist einer der führenden Reisproduzenten in Venezuela Cargill, ein US-Lebensmittelproduzent. Wie viel Symbolik steckt vielleicht auch darin? Immerhin hat sich Venezuelas Präsident ja gerade erst öffentlich geärgert über einen Bericht aus Washington, der die Menschenrechtslage in Venezuela beklagt hatte. Gibt es da einen Zusammenhang? Zu Chavez' Mission gehört der Kampf gegen die USA beziehungsweise der Kampf gegen die Vorherrschaft der USA in Lateinamerika. In diesem Blickwinkel kann man es durchaus sehen, dass er weiter Drohungen auch Richtung USA ausschickt, auch wenn das jetzt etwas schwerer hat als unter Bush. Unter Bush ist es ihm ziemlich leicht gefallen, weil die Bush-Politik gegenüber Lateinamerika in weiten Kreisen dieses Kontinents auf Widerstand gestoßen ist. Was jetzt Obama machen wird nach seinen Ankündigungen, müsste sich das Verhältnis deutlich bessern, USA zu Lateinamerika. Es hat bisher aber doch keine wirklich konkreten Schritte von Obama gegeben. Da muss man noch ein bisschen abwarten. Vielleicht im April wird es etwas deutlicher. Dann gibt es den ersten Amerika-Gipfel der Organisation amerikanischer Staaten, an dem Obama teilnehmen wird. Und dann wird er Farbe bekennen müssen. Und das droht Chavez sozusagen, dass ihm da ein bisschen der Wind aus den Segeln in Kontra-USA genommen wird. Weil er weiter auf Konfrontation mit Washington setzt, etwas anders klingen die Töne aus Havanna. Venezuelas Verbündeter Kuba hat in dieser Woche seinen Außenminister ausgewechselt und der stand viele Jahre für klare Konfrontation. Was ist von einem neuen kubanischen Außenminister zu erwarten? Gibt es da eine Art vorsichtige Annäherung? Da kommen wir ganz gefährlich aufs Feld der Spekulation, weil wir wissen nicht wirklich, was im Machtzirkel in Havanna passiert. Wir können aber interpretieren. Und eine Interpretationsmöglichkeit ist in der Tat, Raúl Castro hatte schon mehrmals angekündigt, dass er gesprächsbereit ist, dass er sich auch mit Obama treffen würde, von gleich zu gleich, ohne Vorbedingungen. Das sagte er voraus. Und da könnte es durchaus sein, dass so ein Wadenbeißer wie der alte Außenminister Felipe Pérez Roque war, dass der lieber aus dem Amt entfernt wurde, um einen Neuanfang auch in Richtung USA zu wagen. Das ist eine Interpretationsmöglichkeit. Die andere ist, dass einfach der Prozess weitergeht, der schon seit bald 3 Jahren läuft, nämlich die Nachfolge von Fidel Castro zu regeln. Das heißt, nach und nach mit kleinen Schritten die Macht von dem Kreis rund um Fidel Castro auf den Kreis rund um Raúl Castro zu übertragen, um beispielsweise Machtkämpfe zu verhindern. Machtkämpfe, die ansonsten auftreten könnten, wenn Fidel Castro stirbt. Das wäre dann eine, sagen wir, innenpolitische Sichtweise, aber eine gewisse Symbolik steckt ja auch darin, wenn wir uns anschauen, dass Hugo Chávez am Krankenbett von Fidel Castro sitzt, Raúl Castro sein Kabinett umbildet und Akzente setzt. Steht das eine dann also für das Alte, das andere eher für das Neue? Ja, das steht dann vielleicht wirklich für den Kampf des Sozialismus des 20. Jahrhunderts und dem des 21. Jahrhunderts. Letzteren propagiert ja Hugo Chávez. Hugo Chávez segelt nicht etwa völlig im Wind von Fidel Castro. Das wäre eine falsche Einschätzung, auch wenn beide von Sozialismus sprechen. Dieser Sozialismus des 21. Jahrhunderts von Hugo Chávez beinhaltet eindeutig und ausgesprochen auch privatwirtschaftliche Initiative, die es ja auf Kuba so gut wie gar nicht gibt. Also Chávez versucht da schon einen neuen Weg zu gehen, eine Mischung zu finden aus Sozialismus und Marktwirtschaft. Und das war mit Fidel Castro zumindest überhaupt nicht machbar. Und die Hoffnung ist letztlich für die Kubaner, dass Raúl Castro mehr in die Richtung von Chávez geht, nämlich dass er eine wirtschaftliche Öffnung des Landes auf Dauer, aber mit ganz kleinen Schritten durchführen will, um das Land aus der ökonomischen Dauerkrise herauszuführen. Denn Raúl Castro, da kann man von ausgehen, weiß ganz genau, wenn er erst nicht schafft, die wirtschaftliche Situation der Menschen auf Kuba zu verbessern, dann wird er das System auf Dauer nicht halten können. Da sollten wir zum Schluss noch einen Blick auf die Finanzkrise werfen. Wie wichtig, wie bedeutend ist die Achse Venezuela-Kuba jetzt in dieser Phase, in dieser Zeit? Ganz extrem wichtig. Also ohne Venezuela würde Kuba vielleicht schon gar nicht mehr mit dem System arbeiten können, wenn sie nicht das preiswerte Öl bekommen würden, beispielsweise aus Venezuela, wenn sie nicht vielfache wirtschaftliche Unterstützung bekommen würden aus Venezuela. Das ist der wichtigste Handelspartner mittlerweile für Kuba. Kuba ist immer abhängig gewesen vom Ausland bis Ende der 80er Jahre von der Sowjetunion ganz extrem. Dann kam die große Krise in den 90er Jahren, als der Ostblock zusammengebrochen war. Und dann kam 1999, Gott sei Dank für die Castros auf Kuba, Hugo Chávez ins Amt und hat dem Land unter die Arme gegriffen. Und nur dadurch konnte wirtschaftlich überhaupt das Land irgendwie überstehen und seine Situation langsam wieder verbessern. Im letzten Jahr gab es dann tatsächlich schwere Rückschläge, wofür die Castros dann nichts können. Da waren zum einen 3 ganz verheerende Hurricanes, die das Land verwüstet haben, und als zweites dann die Finanzkrise, die natürlich auch an Kuba nicht vorbeigeht, wenn sie das Land auch nicht so stark trifft wie andere westliche Industrieländer. Michael Castricius über die Lage in und das Verhältnis zwischen Venezuela und Kuba. Besten Dank. Gerne.